Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu einer neuen Woche. Heute haben wir Montagnacht und wir haben montags immer eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Jennifer. Und Jennifer ist 15 Jahre alt. Ich grüße dich, Jennifer. Hallo. Hallo. Jennifer, um was geht's? Was ist dein Thema? Ja, ich werde halt von meinen Eltern christlich erzogen. Ja. So mit Kirche gehen und so. Und ich habe jetzt seit einem Monat ungefähr, habe ich einen Freund und der ist halt total Antichrist. Und von dem wissen meine Eltern aber nichts. Seit einem Monat? Du sagst total Antichrist, total antichristlich eingestellt oder gehört der irgendwie einer satanischen Sekte an oder sowas? Nee, der ist halt nur antichristlich eingestellt. Antichristlich eingestellt. Gehören deine Eltern einer speziellen Gruppierung, christlichen Gruppierung an, oder sind die einfach evangelisch-katholisch, oder? Ja, die sind katholisch, aber dann halt ziemlich stark gesinnet in so einer Sekte oder so. Aber sehr konservative katholische Leute. Genau. Bist du Einzelkind? Ja. Du bist so erzogen worden, sagst du, ganz streng. Ja. Bislang. Hast du denn schon mal einen Freund gehabt? Ja. Und wie war das mit dem? Ja, also gegen den hatten meine Eltern nichts, weil der war halt auch Christ. Den hatte ich auch auf einer Freizeit kennengelernt. Und die fanden den halt auch ganz nett und da war es halt nicht so schlimm. Wenn deine Eltern so sehr streng christlich orientiert sind, welche Freiheit haben sie dir denn bei dem ersten Freund gelassen? Wie weit durfte es gehen? Durfte die Händchen halten, küssen oder gar mehr noch machen? Ja, mehr nicht dann. Mehr nicht? Nee. Mir ist nicht gelaufen. Also du hast erst einen Freund und das ist jetzt dein zweiter Freund. Ja. Seit einem Monat. Was wäre denn, wenn deine Eltern erfahren, dass du mit dem zusammen bist? Ja, das haben sie schon gesagt. Wenn ich halt mal irgendwann so auf die schiefe Bahn, wie sie es nennen, geraten, dann würden sie mich vor die Tür setzen. Oder ich denke mal, beim Freund würden sie mich vielleicht nur zwingen, dann halt Schluss zu machen. Also in diesem Fall wäre das so, deshalb, weil er so antichristlich eingestellt ist, das wäre der Grund, weswegen deine Eltern sagen würden, raus mit dem und du musst dich von dem trennen. Ja. Ja. Wie alt ist dein Freund? 19. 19 Jahre. Redest du viel mit dem über dieses Thema Religiosität, Christentum? Nee, eigentlich nicht. Bist du denn religiös und bist du gläubige Christin? Das kommt drauf an, also bei manchen Sachen, da glaube ich schon dran, aber bei den meisten Situationen eigentlich nicht. Aber da musst du doch auch so in ständiger Opposition zu deinen Eltern sein, wenn du nicht so gläubig bist, das kriegen die doch mit. Nervt die das dann nicht? Wen nervt das nicht? Nein, nervt das deine Eltern nicht? Kriegen die dann, die kriegen das nicht mit, wenn du eigentlich nicht so gläubig bist, wie sie das eigentlich möchten? Ja, vor ihnen spiele ich ja dann immer so ziemlich Gläubige. Gehst du viel in die Kirche? Ja, muss ich jeden Sonntag. Ja. Mann, ihr seid ja einen Monat zusammen. Ja. Und du bist groß verliebt. Ja. Er ist auch verliebt und du musst diese Liebe geheim halten. Ja. Und hast Sorge, dass alles kaputt geht, wenn die es erfahren. Ich glaub schon. Ist es denn sonst ein netter Kerl? Ja. Was macht er so? Im Leben ist er auch noch Schüler oder macht er eine Ausbildung oder was? Ja, der macht dieses Jahr Abitur. Also ich weiß ja nun, oder wir wissen ja nun alle, dass es großen Fanatismus bei allen Religionen gibt. So gibt es den auch bei den Christen. Aber ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass man auch mit Menschen reden kann. Was könntest du dir denn vorstellen, was dabei rauskäme, wenn du deinen Eltern das erzählen würdest, aber sagen würdest, dass du den sehr liebst, dass das ein sehr netter Mann ist, ein sehr netter Junge ist und ob sie ihn vielleicht zumindest mal kennenlernen wollen? Wie würden sie darauf reagieren? Ja, das glaube ich nicht. Also wenn ich denen sagen würde, dass der halt nicht christlich ist, dann hätten sie schon gleich ein Vorurteil und selbst wenn sie ihn kennenlernen wollten. Ja, ich glaube nicht. Also aus dem Motto, er könnte dann noch so nett sein, würde nichts laufen. Nee. Schwieriges Problem. Schwieriges Problem. Ich bin natürlich auf deiner Seite und denke, dass Eltern Jugendlichen, und du bist ja immerhin schon 15 Jahre alt, Eltern können ihren Glauben den Kindern nicht aufzwingen und aufzwängen. Mhm. Und jeder soll seinen eigenen Weg gehen. Und wenn das für dich das Richtige ist, hast du alles Recht der Welt, finde ich, dass du das durchziehen kannst. Aber du bist eben noch erst 15 Jahre alt und du wohnst bei deinen Eltern und die haben einen gewissen Einfluss und auch Rechte noch auf dich. So, dass das wirklich sehr schwierig ist. Dennoch würde ich den doch einmal versuchen, den Weg des Gespräches zu suchen, Jennifer. Und auch die Konfrontation mit den Eltern. Ich finde, dass man auch mit 14, 15 Jahren sich durchaus auch auflehnen, das habe ich auch gemacht, auflehnen soll gegen Eltern, damit die auch kapieren, dass du eine eigenständige Persönlichkeit bist, dass du das nicht mit dir machen lässt. Dass du sollst das Gespräch suchen und in diesem Gespräch, wenn es auch in einen Streit ausartet, auf jeden Fall deine Meinung klar machen und sagen, hier, das ist mein Leben, ich möchte es aber. Und was ist das für ein christliches Verständnis, wenn wir beide uns lieben, doch nur darum geht es doch letztendlich. Mhm. Ja, du bist nicht so überzeugt, ne? Weil du weißt genau, dass deine Eltern nicht mit sich reden lassen. Ne? Ja, das ist ich denke mal, wenn ich mit denen reden würde, hätte ich sowieso verschissen. Mhm. Aber was ist jetzt die Alternative? Es heimlich weiterzumachen, oder? Ja, und wenn sie es dann rauskriegen. Eben. Ich glaube, wenn man sich abnabeln will von Eltern, dann muss man auch mal in Kauf nehmen, dass man das, wie du es gerade ausgedrückt hast, in einer gewissen Weise es verschissen hat bei denen. Aber nur so kapieren vielleicht auch manche Eltern, dass sich da ein eigenständiger Mensch entwickelt und mit eigener Identität auch. Mhm. Also ich kann dir wirklich nur sagen, red mit denen. Und lass es auch darauf ankommen, dass es zum Streit kommt. Aber und fechte einfach so diesen Kampf dann für dich auch aus. Und gib einfach nicht klein bei. Also. Ist meine persönliche Meinung. Aber ich möchte gerne, dass meine Psychologin dir auch nochmal ein paar Worte dazu sagt. Jennifer. Ja. Okay, dann leg mal auf und die Anna ruft dich gleich an. Das ist Anna heute Nacht. Okay. Okay, alles Gute, alles Liebe. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht und wenn ihr mich erreichen wollt und mit mir reden wollt, dann ruft mich ganz einfach an. Über welches Thema auch immer können wir reden. Als nächstes ist Kathi. Ja, Kathi. Kathi hier. Guten Morgen, 24 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Über was reden wir, Kathi? Also ich bin lesbisch. Ich lebe in einer lesbischen Beziehung. Meine Freundin ist 38. Und es geht darum, ich habe ein Problem damit, ihr zu sagen, dass es mich sexuell erregt, wenn ich sie epiliere. Wenn du sie epilierst. Das heißt, wenn du sie rasierst. Nee, rasieren nicht. Das heißt, noch Pinzette. Ach so, ja, was rede ich? Rauszupfen ist epilieren, ne? Ja. Wo epilierst du denn gerne? Also, das habe ich jetzt auch so kurz am kurzen selber ungefähr seit einem halben Jahr gemerkt. Am Anfang habe ich ihre Augenbrauen gezupft, ganz normal. Und das erregt, macht dich sexuell schon scharf. Ja, das habe ich dann so mitgekriegt. Und dann hat sie. Vor allen Dingen hat die unter dem Bauch hat die eine Narbe, die hatte mit 30 einen Unfall. Mhm. Und da hat die unten eine Narbe, was über den ganzen Bauch, ziemlich groß, was vielleicht 25 cm lang. Mhm. Und unterhalb des Bauches halt im Schambereich auch. Und da habe ich mal angefangen, ihr die Haare rauszuziehen. Mhm. An der Narbe. Und sie hatte, weil die merkt ja da nichts. Ist ja alles taub in dem Sinne. Ich wollte gerade sagen, das muss ja schrecklich wehtun. Nee. Aber dann. Das erste Mal war nur mehr so aus Spaß, habe ich die Haare da rausgezogen und weil wir uns sowieso rasieren und sie kommt mit dem Rasierer ja nicht in die Narbe rein, die ist ja ein bisschen tiefer, ne? Mhm. Und da habe ich angefangen. Und da hast du schon gemerkt, dass sich das scharf macht? Ja, dann habe ich gemerkt, dass mich das erregt. Mhm. Und jetzt mache ich das fast jeden Abend. Wie, da sind doch keine Haare mehr übrig, wenn du es jeden Abend machst? Doch, die wachsen ja unheimlich schnell nach. Da gucken die immer schon ein bisschen raus. Aber ist ja nicht der Sinn des Epilierens, des Rauszupfens, dass die eben nicht so schnell nachwachsen? Ist das nicht so? Das ist bei mir schon richtig wie eine Sucht und vor allen Dingen, weil mich das ja auch erregt. Deswegen frage ich, kann es denn sein, dass da so viel so schnell nachgewachsen ist? Also die wachsen unheimlich schnell nach. Das ist wahr. Doch, ist ja auch wie, wenn man die rasiert, nach zwei Tagen kannst du ja die auch wieder nachrasieren. Dann so, aber, ja aber rasieren ist ja eben ein bisschen was anderes. Ja. Okay. Egal, auf jeden Fall sind da irgendwie noch Haare und du hast einen Spaß ersten Rangs daran, die auszuzupfen. Ja, und wenn ich das eben halt mache und danach fertig bin, dann meistens schlafe ich dann gleich danach mit dir, weil mich das eben halt so unheimlich erregt. Ach, du zupfst die Haare nackig aus, du bist dann nackig. Ja, ich meine, Unterschiede, also meistens mich sieht zuerst nackig da und dann... Ja. Fange ich an, sie und dann schlafen wir miteinander. Sie weiß aber nicht, dass mich das so erregt. Warum hast du ihr das noch nicht gesagt? Ich weil ich denke, dass sie denkt, ich habe eine Macke oder ich kann, wenn ich ihr sage, mich erregt es und dann denkt sie vielleicht nachher, dass ich nur mit ihr schlafe, wenn ich sie vorher epiliere oder so. Nee, glaube ich nicht. Wie lange sagst du, wie lange seid ihr zusammen? Zwei Jahre. Zwei Jahre, oder? Zusammen jetzt. Also zwei Jahre, da ist ja nun doch schon, da kennt man sich recht gut. Und wenn man zusammen wohnt, kennt man sich vielleicht auch noch besser. Und ja, ich glaube, dass man... Ja, aber ist man wirklich in so einer Liebesbeziehung kann man doch solche, das ist ja skurril, das ist ja ein bisschen verrückt. Aber es ist ja nicht schlimm, es ist ja nicht pervers, es ist ja nicht krank oder... Ja, ich finde das aber so, ich finde das komisch. Ja, ich weiß auch selber nicht, woran das liegt. Was meinst du, wie viel noch viel seltsamere Dinge es auf der Welt gibt, woraus Menschen sexuell Lust ziehen? Da ist das, also das... Sicher eine ganz harmlose Geschichte bei dir. Und das kann man doch der Geliebten sagen, Mann, oh Mann. Also. Ja, aber die setzt sich an den Kopf und sagt, ob ich noch richtig raus. Ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Ja, du machst es genauso, wie du es gerade hier bei mir gemacht hast. Ist sie denn so eine Klemmtante, dass sie da... Ja, das schon. Ich meine, jetzt geht's. Ich habe mit dir einigermaßen jetzt... Ich habe ja mehrere Vorlieben so. Wir haben mir auch eine Puppe jetzt gekauft. Alles, was jetzt irgendwie mit sexuell zu tun hat, was irgendwie abartig ist oder andere, ich habe die erstmal da draufgebracht und alles, was jetzt eigentlich läuft. Achso, du gibst immer so die Impulse für die neuen Sexvarianten. Ja, die macht denn schon mit. Ja. Aber die hatte auch noch nicht allzu viel Erfahrung, jetzt auch mit Frauen überhaupt. Ja. Bist du ihre erste Frauenbeziehung? Ja. Ja. Aber du hattest schon vorher Beziehungen mit Frauen? Ja. Auch. Also doch, du hast vorher Beziehungen. Hast du gerade gesagt, dass du hast eine Puppe gekauft? Ja, also es ging darum, weil ich auch dachte, mich erregt der Geruch von Gummi. Da habe ich gesagt, ob wir mal so eine Puppe holen, ja, können wir probieren und so. Und jetzt haben wir auch öfter mal die Puppe dabei. Also eine große aufblasbare Puppe, die man sowas Böses in den Sexshops kaufen kann, ne? Mit vielen Öffnungen überall. Ja, aber es geht nicht um die Öffnungen oder dass da die Puppe da, es geht nur um den Geruch. Jetzt haben wir ja noch die Haare abgeschnitten, weil die auch mögen kurze Haare halt. Achso, jetzt hat die arme Puppe kurze Haare auch. Ja. Hat die arme Puppe auch einen Namen? Dolly. Ja, du hieß so im Katalog. Und sehr einfallsreich. Also Dolly ist jetzt erstmal glatt rasiert worden. Du hast aber Dolly nicht epiliert, weil sonst Dolly wahrscheinlich wieder die Luft rausgegangen, ne? Wenn man das so rauszieht. Also die rasierte Dolly liegt jetzt neben euch im Bett. Die ist ja nicht da, die hat Nachtschicht. Ich weiß ja nicht, wie ich ihr das sagen soll. Ich will das zusammen warm. Die Freundin hat Nachtschicht, nicht Dolly, ne? Dolly hat nicht mehr. Entschuldigung, das ist ein bisschen lustig, die Vorstellung, die rasierte Dolly. Ist die immer bei euch mit im Bett oder nur bei diversen? Ab und zu mal. Es geht ja nicht um die Puppe, es geht ja nur um den Geruch meistens. Wir ölen die dann ein und legen die zwischen uns, aber das ist jetzt nicht so, dass wir die Puppe anfassen. Es ist halt nur der Geruch von der Puppe, von dem Gummi. Ja, und dieser Geruch macht deine Freundin auch an? Ja, sie sagt schon. Ja. Ich meine, manchmal kommt es mir auch so vor, dass sie einiges nur tut, mir zuliebe und sagt, ja, ist gut. Aber es hört sich ja auch so an, dass sie das auf jeden Fall willig ist und dass sie auch bereit ist, Dinge mit auszuprobieren. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch schon mal ein ganz gutes Ding. Also, dich macht der Geruch von Gummi an. Ihr habt euch so eine Puppe, Dolly, namens Dolly gekauft. Ja. Was denn noch? Gibt es noch Dinge, die du gerne machst, die ihr... Ja, was denn? Viele Rollenspiele und so. Auch mit dem Rücken zur Kratzen, weil am Anfang wollte das auch nicht so. Ich habe Angst, sie zu verletzen, aber ich stehe da auch drauf. Und das macht sie jetzt eigentlich auch. Also du sagst das mit so einer schweren Stimme. Macht es denn auch nicht Spaß, wenn ihr das macht? Oder hast du doch eher den Eindruck, die macht das nur dir zuliebe? Ja, manchmal schon. Ja, das darf natürlich nicht sein. Ne? Da muss man als sensibler, schlauer Partner natürlich so abtasten, was dem anderen auch Spaß macht. Ne? Ja, ich spreche sie auch drauf an und so. Und dann sagst du, ach, das ist doch, es macht mir Spaß und das kann man machen. Ja. Und kein Problem, aber manchmal denke ich auch, na, das macht sie bloß von mir zuliebe. Gut, dann musst du ihr irgendwann mal sagen, pass mal auf, mach es bitte nicht nur mir zuliebe, mach es auch, wenn es dir Spaß macht. Ja, und das habe ich gesagt, und er sagt, das macht mir ja auch Spaß, aber irgendwie... Ja. Dann macht es dir nämlich auch mal wieder mehr Spaß, ne, wenn es ihr Spaß macht. Aber wenn ich sie frage, ob sie mal irgendwie eine Idee hat oder was sie mal anmachen, ach was, dann tut ihr doch wieder was aus, du hast doch immer neue Einfälle. Na gut, dann bist du halt der aktivere Teil in der Beziehung. Jetzt aber zurück zum Epilieren. Ja. Ich bin der Auffassung, du solltest es ihr sagen. Ja, wann soll ich denn beim Epilieren oder? ja, vielleicht beim Epilieren. Du kannst ja sagen, wenn du mal wieder was raus. Wie machst du das eigentlich mit der Pinzette, ne? Ja. Dann kannst du ja sagen, wie heißt deine Freundin mit Vornamen? Ruth. Ruth, das macht mich jetzt unglaublich scharf, wenn ich das auszupfe, zum Beispiel. Vielleicht ein bisschen netter, als ich das jetzt gesagt habe. Aber vielleicht währenddessen oder vielleicht auch hinterher oder so. Aber sag's ihr doch, Mensch, das ist deine Freundin, der kann man das doch sagen. Da muss man sich ja nicht schämen. Und wenn die sagt, ich finde das blöd, dann lässt du es einfach sein. Punkt aus. Dann brichst du dir auch keinen bei ab. Mhm. Ne? Na, du bist ja, aber... Das muss ich irgendwie versuchen. Ja. Die Freundin ist jetzt so gut, er hat Nachtschicht im Moment. Ja, Krankenschwester. Dolly ist zu Hause. Ja, die liegt aber unterm Bett. Aber Dolly ist auf jeden Fall aufgeblasen. Ja, ja. Und die Luft hält auch. Ja. Ja. Wie teuer war Dolly eigentlich? Die kam 99 Mark. 99 Mark. Ja, das war so ein Set, da war ein Vibrator dabei und so. Was, ist ein Vibrator auch dabei? Ja, das war so ein Set. Mhm. Ist aber ein günstiges Angebot. Ich kenne von kenn die Puppen viel teurer, die ein paar mehr Mark kosten. Ja, das war es. Oh, ja. Das war ein Schnäppchen. Ja. Da habe ich auch gesagt daraufhin, oh, guck mal, hier ist so eine Puppe, lassen Sie mal bestellen. Ja. Ja, hat sie sofort auch kein Problem. Wie habt ihr denn Dolly eigentlich rasiert? Kann man denn, das ist ja nur Plastik. Ja. Ne? Da hat man dann die Angst, ständig reinzuschneiden und pff, das war Dolly dann irgendwie? Abgeschnitten nur. Ach, abgeschnitten nur? Ja. Da sieht sie aber ziemlich zerzaust aus, glaube ich, ne? Oder? Ach, naja, normal halt normal. Abgeschnitten und ja. Da fassen die ja großartig nicht an. Es geht ja uns eigentlich nur um den Geruch. Ist mir klar, um den Geruch und das Öl, ne? Hm. Du grüßt herzlich Ruth von mir. Und du kannst ihr dann ja auch beichten, dass du mir es erzählt hast. Ja, die haut mich aber. Nein. Nee, das kann ich nicht sagen, dass ich dir das hier. Na gut, dann sag's nicht. Aber sag's ihr, das ist das Allerwichtigste, dass du auf Epidieren stehst. Habe ich auch noch nie gehört, finde ich interessant, aber... Ja, darum, ich hatte das auch noch nie gehört, nee. Deswegen komme ich es ja auch so komisch vor, dir das auch zu sagen. Ja, aber ich sag's nochmal, ist es nicht schlimm, man ist es noch nicht pervers. Hm. Okay. Alles Gute, Kathi. Okay. Tschüss. Sandra, 23 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sandra. Hallo. Na? Ja, es geht für mich um das leidige Thema Krankheiten. Mhm. Das war die Alzheimer-Krankheit. Die habe ich von klein auf, also ich bin 23. Ich wollte sagen, du bist 23. Wie kommst du auf das Thema? Ich wollte gerade los. Entschuldigung, ja. Ich habe das seit klein auf mitgekriegt. Meine Oma ist daran erkrankt. Mhm. Und seitdem ich 10 oder 11 bin, also die, also ich muss auch von Anfang erzählen, ich hatte sehr intensive Beziehungen mit meiner Oma. Ich bin von der Schule gekommen, habe da Mittag gegessen und. Mhm. Und 84 ist mein Opa verstorben, also ihr Mann. Ja. Und da hatte sie einen schweren Schlaganfall. Mhm. Und das war wohl der Auslöser dann für diese Krankheit. Ach, kann man das auch so medizinisch so sagen, dass ein Schlaganfall ein Auslöser für Alzheimer sein kann? Ja, auf jeden Fall. Wie alt war deine Oma da? Wie alt war sie da? 68 oder 66, ich weiß jetzt nicht genau das Alter. Auch nicht so ein hohes Alter, ne? Nein, überhaupt nicht. Und also es fing dann an damals, weiß nicht, ich war 12 oder so, da hat sie alles vergessen. Man hat sie was gefragt, sie hat einfach alles vergessen, sogar ihren eigenen Namen. Mhm. Sie wusste nicht, wann sie geboren ist. Also soweit ich auch informiert bin über diese Krankheit, verläuft die ja sehr schleichend. Ne? Dass die Leute erstmal so kleine Gedächtnislücken haben und dann denkt man, naja gut, kann ja mal passieren, vielleicht bei einem älteren Menschen. Genau. Wann ist es dir denn aufgefallen, du warst noch sehr jung oder vielleicht auch deinen Eltern, dass da irgendwas nicht stimmt, dass das vielleicht schon doch krankhaft sein kann? Ja, also es war am Anfang so, sie wohnte ja noch zu Hause. Mhm. Wir haben sie öfters besucht mit der Familie und haben dann gemerkt, dass der Boden sehr glitschig war. Mhm. Und dann haben wir bemerkt, dass sie mit Öl und mit Shampoo ihren Fußboden gewischt hat. Mhm. Und das kann schon mal nicht normal sein. Mhm. Und sie ist unheimlich gerne Rad gefahren und ist sehr oft hingefallen und hatte die Knie blutig und. Und wir haben uns gefragt, wie kann das sein? Weil sie eigentlich immer fit war auf dem Fahrrad und sie wusste auch im Haushalt Bescheid. Sie hat dann irgendwelche Sachen irgendwo hingelegt, wo sie nie wieder gefunden hat, ihre Schlüssel. Also Alzheimer bedeutet ja nicht nur ausschließlich, im Sinne von ausschließlich, dass man Sachen vergisst, sondern dass man auch vieles einfach durcheinander strukturiert, ja. Ne? Ja, genau. Dass man beispielsweise mit Haarshampoo oder mit Öl dann den Boden wischt, obwohl der eigentlich mit Putzmittel gewaschen werden müsste. Genau. Müsste, ja. Hm. Ja, und dann hatte sie eben unheimlich viel vergessen, wie gesagt, ihren Namen. Sie wusste einfach nicht mehr, was ihre Nase ist und. Solche Kleinigkeiten. Was heißt Kleinigkeiten? Hat sie das denn damals so in dieser Anfangsphase selbst thematisiert und hat gesagt, das ist ja auch oft bei Alzheimer-Patienten so, dass sie in klaren Momenten sich dessen bewusst sind und dann verzweifeln. Oh Gott, ich werde krank, ich bin so vergesslich. Habt ihr mit ihr darüber geredet? Haben wir, ja. Also sie wohnt ja zu Hause, als es richtig schlimm wurde und sie nicht mehr wusste, wie sie nach Hause kommt, haben meine Eltern, also unsere Familie, wir haben uns entschlossen, sie zu uns zu nehmen, weil das brachte so überhaupt nichts mehr. Die ist ausgebüxt und wusste nicht mehr, wie sie nach Hause kommt. Mhm. Und ja, wir haben ihr dann auch erklärt, Mensch, Oma, du bist schwer krank. Und sie konnte es zwar nicht richtig wahrhaben, aber sie hat uns das ja glauben müssen. Mhm. Sie hat es auch getan. Und man hat es ja dann auch bemerkt, wie es dann bergab ging. Und Meine Mutter hat dann sich bereit erklärt, sie zu pflegen bis zu ihrem Tod. Ach, und die Oma ist tot. Das habe ich am Anfang nicht richtig verstanden. Genau, die ist jetzt gerade erst verstorben am 26. September. Genau, deswegen, also ich habe also diesen ganzen Verlauf von Anfang bis zum Ende jetzt mitbekommen, habe sie auch selber gepflegt, gewaschen. Sie war zum Schluss ein Schwerstpflegefall. Wie alt war sie jetzt, als sie gestorben ist? Sie war jetzt 75. Wie war denn ihr Zustand jetzt ganz am Ende? Du sagst, ein Schwerstpflegefall. Ja. Heißt das, dass sie gar nicht mehr aufstehen konnte? Nein, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Sie hat den ganzen Tag im Bett gelegen? Genau. Sie ist also durch eine Magensonde ernährt worden. Die wird gelegt, wenn die nicht mehr selbstständig schlucken können, essen können. Man kann sie auch nicht mehr füttern und. Und sie war überhaupt nicht mehr ansprechbar? Nein, gar nicht. Hat sie denn die Augen aufgehabt? Die Augen hatte sie auf, aber es war schon eine Blindheit da. Die kommt mit der Zeit. Also die Stirn ja erst und dann tritt eine Blindheit ein. Und, meinst du denn, dass sie in irgendeiner Weise etwas mitbekommen hat? Zum Beispiel, auf jeden Fall. Ja, schon. Ja, ja. Wie hast du das gemerkt, dass sie etwas mitbekam? Also es war ja in der ganzen Zeit, in der sie krank war, auch zwischendurch mal nicht so gut um sie, dass es ihr schlecht ging. Wir dachten echt, sie stirbt uns unter den Händen weg. Und ja, das war dann einfach so, dass sie irgendwelche Bewegungen gemacht hat, die überhaupt nicht mehr möglich waren für sie. Sie hatte eine spastische Lähmung schon in der rechten Hand und in der linken war es ganz schlimm. Und es war ein Abend so, dass sie die rechte Hand auf einmal bewegen konnte. Ach, solche Krankheitsverläufe gibt es dann auch? Ja, also geht dann einfach steil bergab, weil sie hatte auch Zuckerkrankheit und dann ging der Zucker hoch und wir kriegten den nicht mehr in den Griff und wir dachten echt, so jetzt ist es auf der Kippe. Und dann hat sie sich wieder gefangen und es ist ganz eigenartig. Also die Frage bleibt bei Sandra, wie du das gemerkt hast, dass sie zum Beispiel spürte, dass du da bist. Wenn sie, wie hast du das gemerkt, dass sie das spürte? Gut, also sie hat manchmal gestöhnt, hatte Schmerzen und ja, sie war einfach sehr, sehr unruhig, auch in ihrem Verhalten. Man merkt es einfach, wenn man länger jetzt sie kennt, so wie ich jetzt zum Beispiel. Und wenn man zu ihr kam und sie umarmt hat, sie geküsst hat, mit ihr geredet hat, ich bin bei dir und du bist nicht allein, dann wurde sie ganz ruhig. Körperkontakt, die vertrauten Stimmen. Ja, genau. Etwas. Wie lange hat deine Oma denn dann so ganz schlimm und elendig liegen müssen mit der Magensonde und völlig erblindet, wie du es gerade beschrieben hast? Ja. Wie lange? Ein Monat oder ein Jahr? Ja, 7 Jahre. 7 Jahre? Ja, 7 Jahre. So schlimm? Der 7 Jahre im Bett gelegen? Ja, 7 Jahre. 5 Jahre vorher ist sie gelaufen und konnte essen und. Und 7 Jahre haben meine Eltern sie aufopferungsvoll gepflegt und ja, mein Mann und ich haben sie dann auch gepflegt, wenn meine Eltern mal nicht zugegen waren. Ne? Wohnt ihr denn, also wohnst du und dein Mann im Haus deiner Eltern? Genau, also ach wir so, haben unten eine Wohnung und meine Eltern wohnen oben drüber. Und zwischendurch haben wir sie dann auch gepflegt. Man muss sie rausheben aus dem Bett und waschen von oben bis unten. Man muss sie sauber machen, man muss sie waschen. Ja, also auf Druckstellen achten, die Kissen richtig legen und. Das sind dann so Kleinigkeiten, auf die es echt ankommen muss. Ne? Sonst haben die Leute wirklich Schmerzen. Und jetzt ganz zum Schluss, also wir sind eine ziemlich religiöse Familie, also sehr streng katholisch eigentlich. Und als es dann zu Ende ging, jetzt am 26., da war der Arzt auch da, der sagte gleich, also die nächsten 3 Tage wird es nicht überleben. Und dann haben wir noch am Bett für sie gebetet und das war auch, sie wurde ganz ruhig und guckte meine Mutter noch einmal an, drehte sich nach rechts, guckte sie an, als ob sie sich bedanken würde für diese ganze Arbeit, die da drin steckt. Ne? Das ist wirklich. Obwohl sie ja gar nicht mehr gucken konnte, ne? Nee. Aber die Augen gingen in die Richtung. Ja, also ganz blind war sie nicht. Ganz bisschen konnte sie noch sehen, aber der Arzt hat vermutet, eine Teilblindheit ist schon da, ne? Also ein bisschen konnte sie noch gucken und hat meine Mutter dann angeschaut, als ob sie sagen wollte, ich danke dir für alles und jetzt ist es zu Ende mit mir, ne? Als deine Oma dann gestorben ist, nach dieser langen, langen Leidenszeit, 7 Jahre ans Bett gefesselt, 7 Jahre, sie hat während der 7 Jahre dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr gesprochen, ne? Nein, gar nicht mehr. Sie konnte gar nichts mehr sagen. Sie konnte höchstens stöhnen, wenn sie Schmerzen hatte. Daran hat man es auch gemerkt. Sie hat ja auch viele Medikamente bekommen und eben diese Zuckerkrankheit und deswegen ging es auch jetzt zum Schluss so bergab. So, jetzt nach dieser langen Leidenszeit, ist man da bei aller Trauer, dass man die Oma verliert, auch in einer gewissen Weise erleichtert, dass sie es geschafft hat, dass sie den Leidensweg hat abschließen können? Das muss ich auf jeden Fall sagen, weil es ist doch eine sehr, sehr große körperliche Belastung auch. Und auch für diesen Menschen ein Leiden, auch wenn man es jetzt, man kann es nicht so sehen. Nein, man weiß ja eben auch nicht, was dieser Mensch alles noch mitbekommt. Genau, was er fühlt, kann sich nicht bemerkbar machen. Und welches Leid er ertragen muss innerhalb dieser 7 Jahre und wie viel Schmerzen sie vielleicht auch hatte, die sie gar nicht mehr kommunizieren konnte, ne, von denen sie nichts sagen konnte. Genau, man hat es also nur an ihrer Gestik dann erkennen müssen, ob sie Schmerzen hat oder nicht. Meistens hat sie dann gestöhnt und gezittert und war einfach unruhig. War denn das Gespräch in der Familie vielleicht auch schon früher, vor ein paar Jahren, so an dem Punkt, dass ihr sagte, ach, würde sie doch sterben können? Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das auch mit der Sterbehilfe bei sowas wirklich zum Vorteil. Weil es ist wirklich eine Quälerei, Schmerzen, die ertragen werden müssen und die man behandelt mit Morphium und. Das sagst du, obgleich du aus einem sehr religiösen Elternhaus kommst. Ja, auf jeden Fall, weil ich denke, es war mehr eine Quälerei als irgendwas anderes. Und ich meine, wenn wir sie jetzt ins Krankenhaus gebracht hätten, also es war der Wunsch meiner Oma, in ihrem Haus zu sterben, dann hätten sie an Schläuche angeschlossen und das wäre dann jetzt wirklich nicht nötig gewesen, finde ich, weil irgendwann kann auch der Mensch nicht mehr. Und Sandra, dann hast du in deinen jungen Jahren sehr, sehr viel mitbekommen. Deine ganze Jugend und Jugendzeit ist geprägt durch diese Krankheit deiner Oma, Alzheimer-Krankheit. Mhm. Was würdest du sagen, was hast du aus dieser Zeit und auch hauptsächlich über diese Krankheit gelernt? Also man muss viel, viel Geduld haben. Mhm. Ziemlich am Anfang werden auch diese Patienten aggressiv, fangen an, um sich zu schlagen, die hauen ab. Und man kann es, wenn man mit diesen Menschen zusammenlebt, schwer, schwer verstehen. Mhm. Aber mit der Zeit, immer nachhinein, denkt man einfach nach, meine Güte, das war einfach nur die Krankheit, die diesen Menschen so beeinflusst hat. Mhm. Und die können ja eigentlich gar nicht dafür, die wissen nur nicht, was sie tun. Ne? Mhm. Ja. Und deswegen, also ich habe viel, viel gelernt, auch der Umgang mit kranken Menschen ist ganz anders geworden. Ne? Ich glaube auch, dass dich das mit deinen 23 Jahren sehr reif gemacht hat, wenn du solche Erfahrungen hinter dir hast. Ja, auf jeden Fall. Hast. Ich finde es aber ganz toll von dir und eurer Familie, dass ihr die Oma eben nicht ins Krankenhaus gegeben habt. Ja. Und dass ihr so viele Jahre ihr zur Seite gestanden habt und sie in den Tod begleitet habt. Das rechne ich meinen Eltern, vor allem meiner Mutter, ist die Tochter von meiner Oma, rechne ich denen auch hoch an, weil es schaffen wirklich selten Leute, jemanden so lange zu pflegen, so aufopferungsvoll, ne? Und es ist heute immer noch so, dass meine Mutter sagt, so, wir fahren mal eben weg, achtet mal bitte auf Oma. Und sie ist gar nicht mehr da. Und sie ist gar nicht mehr da, genau. Und das Schlimme ist, immer wenn ich nach oben komme, dann riecht es so nach ihr. Die haben irgendwie so einen eigenwilligen Geruch an sich. Auch die ganze Bettwäsche und so, das, ich meine, das ist klar gewechselt worden, aber sie hatte ja auch die Gardinen im Zimmer hängen und die hängen zum Teil noch und... Ja, das riecht dann einfach und das ist ein ganz komisches Gefühl. Wenn man nach oben kommt, denkt man, Mensch, dann geh doch mal eben um die Ecke und besuch sie mal. Aber das ist ganz anders jetzt. Ich danke dir, Sandra, dass du angerufen hast und dass du darüber erzählt hast. Und ich finde, wie gesagt, eure Haltung und das, was ihr getan habt, sehr bemerkenswert und sehr toll. Ja, ich danke. Sehr vorbildhaft auch, wirklich. Ich danke, dass es deine Sendung gibt. Ich finde die wirklich klasse und mach bloß weiter so. Vielen Dank an dich. Ja, danke schön. Tschüss, Sandra. Ja, tschüss. Anna. Anna ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, ich bin die Anne. Du bist die Anna. Genau. Und du bist 24 Jahre alt und jetzt bei mir. Genau. Schön. Über was unterhalten wir uns, Anna? Ich wollte nicht Anna. Ne? Genau. meine Behinderung sprechen, die ich in der Folge von einer Tumoroperation habe. Was für eine Behinderung ist das? Ist eine leichte Halbseitenlähmung auf der linken Seite, die jetzt für mich nicht so wahnsinnig schlimm ist. Und zum anderen eine sogenannte Hemianopsie. Das ist relativ schwer zu erklären. Ich sehe mit beiden Augen nach rechts, aber mit keinem Auge nach links. Stehen die Augen auch? Ja, ich kann die ganz normal bewegen, alles. Also, ach so. Man sieht mir also von außen eigentlich nichts an. Ach so. Aber dennoch geht dein Blick nach rechts. Ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Dein Blick geht dennoch nach rechts. Und du kannst aber nicht richtig geradeaus gucken, oder wie? Doch, ich kann die Pupillen alles ganz normal bewegen. Mhm. Nur wenn ich jetzt, also am einfachsten zu erklären, ist es so, wenn ich geradeaus schaue, ist einfach das linke Gesichtsfeld weg. Das heißt, wenn dann jemand so einen Zeigefinger von der linken Seite her zur Nasenspitze bewegen würde, würde ich den erst ab der Nasenspitze sehen. Also ich gucke jetzt geradeaus in die Kamera. Wenn jetzt, wenn du ich wärst. Ja. Also wenn jetzt ein Zeigefinger von da käme, also ich sehe den, jetzt sehe ich den schon im Moment. Nee, das wäre noch, also erst ab der Nasenspitze. Ja, das ist anschaulich. Erst jetzt. Du sagst auch, das ist eine Folge von einer Tumorerkrankung, eine Operation von einem Tumor, eines Tumors. Was für ein Tumor genau war das? Es war ein Astrozytom. Ein Gehirntumor. Genau. Ja. Das beschreibt den mal, das Wort sagt mir so nichts. Also ich fand es damals als Kind ganz toll, das hat mir mein Dad dann erklärt, ein Astrozytom, wenn man den unter dem Mikroskop anschaut, besteht er aus kleinen Kristallen. Und deswegen der Name Astro. Ach so. Und wie groß war dieser Tumor? Der war Tischtennisball groß. Und das ist ein Tumor, der einfach bei Kleinkindern, also vorm ersten Lebensjahrzehnt auftritt. Das heißt, du warst noch sehr klein, als du den hattest. Ja, als ich operiert wurde, war kurz vor meinem 7. Geburtstag. Erinnerst du dich daran? Bestimmt, ne? Ja. Ja, klar. Und vorher, vor der Operation, warst du ein ganz normales Mädchen, konntest dich normal bewegen, konntest gucken und alles. Ja. Und danach war die Behinderung da. Da war ich erstmal komplett halbseiten gelähmt und hatte auch noch epileptische Anfälle. Und ja, das war erstmal ein paar unschöne Jahre. Aber deine Eltern mussten das in Kauf nehmen, weil du sonst wahrscheinlich gestorben wärst, ne? Ohne die OP. Ja, und Und dann hast du dich aber so berappelt wieder, dass es nur so ist, wie du es jetzt beschrieben hast. Ja, also ich war dann ein Jahr in der Reha-Klinik und dann waren Rezidive da und mit Chemotherapie und allem und drum und dran, aber jetzt ist es wieder okay seit ein paar Jahren und... Du bist jetzt erst 24, wollen wir nochmal sagen. Du bist jetzt, das ist ja... Das ist auch eine junge Frau, obwohl das wiederum schon lange zurückliegt, dieser Eingriff. War das nicht damals so für so ein Kind ist deine ganze Kindheit deshalb nicht völlig durcheinander geraten? Schon etwas, ja. Du konntest doch gar nicht wie ein normales Kind dann leben und aufwachsen hinterher. Nein, also was natürlich bei mir dann primär gezählt hat, war die medizinische Versorgung und da ist dann natürlich vieles anderes zu kurz gekommen und ich habe eigentlich auch nie wirklich gelernt, mit dieser Behinderung zu leben. Das war dann eigentlich oder ist bis heute mein Problem, dass ich zwar mit der körperlichen Behinderung, also mit der Lähmung gut umgehen kann. Ja. Aber dieses Sehen kann ich nicht so richtig in meinen Alltag integrieren. Das führt dann immer wieder zu kleinen, größeren Problemen. Wie sieht denn dein Alltag aus? Hast du einen normalen Beruf? Also ich studiere noch. Was studierst du? Sonder- und Theaterpädagogik. Sonder- und Theaterpädagogik. Und Medizinpädagogik. Und Medizin. Und Medizinpädagogik. Ja. Was wird man damit irgendwann mal? Ich hoffe Lehrerin. Ja. An einer Sonderschule, oder? Ja. Ah ja. Ja. Und arbeite nebenher mit verhaltensauffälligen Kindern. Du sagst, gerade das mit den Augen, das gibt so gewisse Probleme im Alltag. Welche Probleme sind das genau? Also es fängt eigentlich meistens auf der Straße an, wenn ich unterwegs bin, was mir immer wahnsinnig leid tut, wo ich ein ganz schlechtes Gewissen habe, alte Omas umrennen, weil ich sie einfach nicht sehe. Und es geht weiter im Laden, dass ich ewig nach einem Produkt suche und dann verzweifelten Verkäufer frage, wo ich das denn finde und der deutet einfach... Da steht es doch links. Ja, genau. Ist das nicht auch gefährlich im Straßenverkehr? Ja, Autofahren darf ich nicht. Fahrradfahren auch nicht, ne? Nee. Aber auch allein beim Überqueren einer Straße ist es doch schon heikel, ne? Ist heikel, also es kommt immer wieder zu so leichten Unfällen. Ich habe da irgendwie so einen Schutzengel, ich weiß auch nicht. Also vielleicht Kontakt habe ich des Öfteren, aber ich bin nie schwerer verletzt worden. Ich glaube, dass man sich natürlich auch mit so etwas schon arrangiert, ne? Und auch Techniken raus hat, wie man den Kopf dann nun zur Straße hin drehen muss und bestimmt, ja, hast du das auch raus schon. Ja, ich mache vieles über Gehör. Also ich verlasse mich darauf, dass ich die Autos hören kann. Und in vielen Ampeln gibt es ja glücklicherweise so diese Blinden. Gott sei Dank neuerdings, ne? Früher gab es das gar nicht, dieses Klicken, ne? Ja. Und da verlasse ich mich viel drauf. Das funktioniert mal. Du hast gesagt, dass du halbseitig auch eine leichte Lähmung da ist. Wie macht sich die bemerkbar? Musst du immer mit einem Stock gehen? Wo humpelst du? Nein, also ich habe ein leichtes Sinken. Die meisten Leute denken, ich hätte mir irgendwie einen Fuß verstaucht oder so. Und eigentlich, also wo ich merke, also wenn ich mal dazu komme, Sport zu machen oder sowas, dann merke ich schon, dass ich jetzt nicht so leistungsfähig bin wie andere. Wie ist denn das mit der Liebe? Funktioniert das oder ist das auch schwierig für dich, auf Männer zuzugehen? Ist schwierig. Ich weiß nicht, wie weit es jetzt wirklich mit der Behinderung zusammenhängt oder einfach von meinem Typ her. Das ist auch schwierig auseinanderzukriegen wahrscheinlich, ne? Weil die Behinderung bewirkt den Typ und der Typ hat wieder Auswirkungen auf die Behinderung. Ne? Genau, Und es ist, Hattest du schon mal eine Beziehung? Ja. Das war aber eben aus einem anderen Grund etwas problematisch, weil ich lange Zeit in einem Heim gelebt habe für Behinderte und dort auch meinen Abschluss gemacht habe. Und der Junge, damals, Mann, konnte einfach meine Beziehung zu Behinderten nicht ganz verstehen und zu Nichtbehinderten, dass es da einfach einen Unterschied gibt, wenn man jahrelang in so einem Art Ghetto für Behinderte lebt. War er denn auch behindert? Nein. Nein. Könntest du dir das denn vorstellen, auch mit einem behinderten Mann zusammen zu sein? Ja, klar. Das ja. Mhm. Ja. Naja, es gibt so, ich habe auch schon mit Behinderten gesprochen, die gesagt haben, das möchte ich eigentlich nicht, ich möchte dann einen Nichtbehinderten haben. Aber da sind halt die Geschmäcker auch verschieden, ne? Und die Ansichten. Ja, das ist eigentlich so. Was ist dein großes Problem, was du hast im Leben, im Moment? Menschen zu zeigen oder auch meinen engeren Freundeskreis zu zeigen, dass ich mich immer noch mit dieser Behinderung schwer tue. Mhm. Und hauptsächlich bezogen auf die Augenbehinderung. Ja, ja. Gibt es da keine Möglichkeit? Ich meine, du bist ja eine Fachfrau, du studierst es und du kennst dich wahrscheinlich gut aus, dass du dich da irgendwie doch nochmal therapeutisch ein bisschen begleiten lassen könntest? Inwiefern therapeutisch? Ich weiß nicht, dass es irgendwelche, sei es nun psychologische oder vielleicht auch irgendwelche somatischen Trainingsaktionen gibt, dass du damit dich besser wenig. Wenig, also weil ich jetzt eigentlich diese typische Schlaganfallbehinderung habe und die sind natürlich alle spezialisiert auf ältere Menschen und in meinem Alter kommt es unglaublich selten vor, dass jemand das hat und... Das heißt im Klartext, dass du alleine damit bist und dich damit zwangsläufig gut oder schlecht arrangieren muss. Ja, ne? Ja. Ja. Aber ich meine, du bist ja auf dem besten Wege dazu. So hört sich das zumindest an. Ich hoffe es. Also. Und du wirst hinterher mal eine fabelhafte Betreuerin oder Lehrerin werden. Wäre schön. Ja, nee, bin ich sicher. Wenn man sowas selbst durchgemacht hat, wer kann es denn besser nachvollziehen als denn du, wenn du mit anderen betroffenen Behinderten zusammen bist, du arbeiten kannst? Ja gut, also wenn ich Lehrerin mal bin, dann möchte ich möglichst authentisch sein und so, wo ich momentan stehe, das möchte ich meinen Schülern noch nicht vermitteln. Mhm. Also du arbeitest richtig kräftig an dir? Ich tue es immer wieder, ich habe natürlich meine Downphasen und... Aber ich bin, ohne dich jetzt näher zu kennen, aufgrund des Eindrucks, den ich jetzt von dir habe, sehr optimistisch, dass du es schaffen wirst. Ja, das denken eben alle, nur ich selbst bin mir da überhaupt nicht sicher. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil du es auch am besten einschätzen kannst, wie schwierig es ist, ne? Was für ein Berg noch vor dir liegt. Ja, das liegt auch ein bisschen an mir, dass ich einfach zu sehr drauf fixiert war, jahrelang jedem zu zeigen, wie gut es mir geht und wie toll ich bin. So, und deshalb wäre es vielleicht doch nicht so schlecht, Anne, wenn du dich vielleicht, wenn du eine psychologische Betreuung suchen würdest. Nicht? Ja. Also das ist ja nun rein seelisch geistiges Problem, was du da hast. Hast du darüber nachgedacht? Ja, manchmal. Also schaden kann es nicht. Zumindest der Versuch könnte nicht schaden. Stimmt. Und deshalb werde ich dich jetzt immer ganz frech und flink gleich mit meiner Psychologin verbinden. Ja. Ich überrumpel dich jetzt einfach. Nein, du musst natürlich nicht, wenn du nicht möchtest. Aber ich meine, ein kurzes Gespräch kannst du mit Anna führen. Mhm, ja, klar. Dann sprich Anne mit Anna. Okay. Und das Verfahren kennst du vielleicht auch, dass du auflegst und die Kollegin ruft dich gleich an. Okay. Ja? Es war nett, mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche dir alles Gute und toi, toi, toi, dass das Werk aufgeht. Und vielleicht bekommst du noch einen netten und guten Tipp von meiner Psychologin. Mhm. Und ich wünsche euch oder dir und deinem Team noch viel Spaß mit der Sendung. Dankeschön. Das ist total. Dankeschön. Okay. Tschüss. Tschüss. 1.38 Uhr und jetzt haben wir 24 Sekunden und wir machen ein kleines Päuschen. Und 6 Sekunden dieses Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir ein freies Thema, das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ich habe hier neben mir im Studio so einen Kontrollmonitor stehen und da guckte ich gerade so hin und bin doch sehr skeptisch, ob ich dieses Hemd nochmal anziehen soll, weil es korrespondiert überhaupt nicht mit dem Lila oder wie man das hier nennt von meinem Schild. Also an die Radiohörer, ich habe ein oranges Hemd an und das Domian-Schild ist doch eher so lila, ne? Und das sieht doch irgendwie ein bisschen seltsam aus. Ich hoffe, ihr ertragt es noch jetzt die halbe Stunde. Morgen, will ich euch sagen, morgen haben wir das Thema Mamasöhnchen. Da bin ich gespannt und scharf drauf. Ich möchte morgen mit Männern sprechen, die von sich aus sagen, ja, ich bin ein Mamasöhnchen und finde das gut und das ist gut so. Und ich möchte mit Männern sprechen, die sagen, oh, ja, ich bin ein Mamasöhnchen, ich kann nicht anders. Meine Mama ist mir so wichtig und die Mama ist doch die Allerwichtigste. Ich würde auch gerne mit Mamas sprechen, die Söhnchen haben. Und die Mama sagt dann selbst, das ist ein richtiges Mamasöhnchen. Ich bin stolz auf ihn oder er geht mir mittlerweile auch auf die Nerven. Oder vielleicht auch mit euch Ehefrauen oder Freundinnen, die sagen, mein Gott, er macht nach außen hin den großen Macker, aber letztendlich ist es so eine weiche Socke und so ein Mamasöhnchen. Ich ertrage es nicht mehr. Also morgen heißt das Thema Mamasöhnchen. Güll ist da. Da steht hier auf meinem Monitor in Klammern weiblich. Das kann ich ja nicht wissen. Ich vermute, dass das ein türkischer Name ist oder eine Abkürzung für einen türkischen Namen, 20 Jahre alt. Ja, hallo. Ein türkischer Name wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Hallo. Ist das eine Abkürzung oder ist das ein voller Name? Nee, Gül? Das ist eigentlich mein zweiter Name. Der zweite Name. Hat der eine Bedeutung, eine Übersetzung? Oder? Ja, eine Rose. Eine Rose. Schlicht einfach eine Rose. Also dann heißt Gül auf türkisch Rose. Ja. Hm. Wieder was gelernt. Ja. Also ich spreche mit einer Rose, das passiert auch nicht jeden Tag. Um was geht's, Gül? Also es geht um den Anschlag auf Amerika. Ja. Dass uns Moslems, auch andere Mitbürger, ein bisschen getroffen hat. Vor allen Dingen auch die Moslems, weil die Religion wurde ziemlich ausgenutzt, finde ich jedenfalls. Von Seiten der Terroristen? Ja, genau. Ja, ja. Und zwar geht es darum, dass mich das total aufregt, weil die benutzen einfach eine Religion, wo die sich überhaupt gar nicht dran halten. Das können einfach gar keine Moslems sein. Mhm. Und also ich bin total enttäuscht. Und ich möchte einfach den Zuhörern mitteilen, Leute, das sind keine Moslems. Mhm. Moslems sind liebe Menschen, die sind nett, die sind aufschlussreich, geduldig und alles, was dazu gehört, weil in unserem Koran steht nicht drin, bringt euch gegenseitig um, wenn ihr eifersüchtig seid. Und das ist eindeutig eine Eifersucht. Also du bist auch gläubig und das ist deine Religion. Ja, genau. Ja. Ich habe in der letzten Zeit jetzt durch diesen Anschlag viel über den Islam gelesen, um mich schlau zu machen. Hm. Und habe einfach gelernt, dass das, glaube ich, genauso ist wie bei dem Christentum, dass man auch aus diesen Schriften, ich sage jetzt mal ganz böse, den letzten Driss raus interpretieren kann. Hm. Und genau das Gegenteil auch wieder. Es gibt bei in der Bibel genauso, gab es die schlimmsten Sachen, die man im Namen des Christentums gemacht hat und hat sie mit der Bibel begründet. Hm. Obwohl die Grundaussage der Bibel, nun weiß Gott, vollkommen friedlich ist, und so ist die Grundaussage des Korans auch vollkommen friedlich. Ja. Es sind die Menschen, die etwas Böses daraus machen. Ja, also das ist ja so, das wird einfach den Kindern einfach, die klein sind, gesagt, also das war jetzt meistens früher, so vor ein paar Jahren, ja, wenn du das machst, ist das eine Sünde, wenn du dies machst, ist das eine Sünde, die wurden damit erschreckt. Und genauso ist das jetzt auch mit den Taliban, die haben einfach die Leute erobert. Die Menschen wurden dazu gezwungen, halt schlechte Sachen zu machen, genauso wie sie die Frauen erniedrigen. Mhm. Sowas steht in dem Koran nicht. In dem Koran steht, man soll die Frauen auf Händen tragen. Gül, die erniedrigen nicht die Frauen. Ich finde die, schon. Ich nein, lass mich sagen. Die behandeln die Frauen wie Dreck. Ja. Das ist noch schlimmer als erniedrigen. Ja, und das steht nicht im Koran, auf keinen Fall. Mhm. Im Koran steht sogar, man soll auf keinen Fall eine Frau schlagen. Mhm. Auf keinen Fall. Mhm. Und was machen die? Die schließen die Frauen ein. Was sollen die Frauen mit Kindern machen, von denen die Männer sterben? Die dürfen doch gar nicht arbeiten gehen. Sowas kann es nicht geben. Aber also ich glaube, das ist auch den westlichen Politikern gut gelungen, angefangen von dem amerikanischen Präsidenten bis hin zu unseren Politikern, dass man das klar aussagt, dass es kein Kampf gegen den Islam ist. Dass die Grundaussagen des Islams sehr friedlich sind und wir uns sehr gut damit arrangieren können und wir gut nebeneinander leben können. Ich glaube, das ist aber auch von allen immer wieder gesagt worden. Der amerikanische Präsident war in einer Moschee, der Kanzler war es, der Bundespräsident war es. Ne? Dass nicht der Islam ist, als der Böse angesehen wird. Ja, ich meine, mein Gott, jeder hat seine Religion. Eben. Und ich finde das überhaupt schwachsinnig, Gottes Namen zu erwähnen und dann gegenseitig sich umbringen. Das ist nicht Sinn der Sache. Mhm. Und genauso finde ich das auch schwachsinnig, wenn einige Leute halt Probleme haben und sagen, ja, jetzt hast du Probleme, wo ist dein Gott? Mhm. Warum soll Gott helfen? Mhm. Guck mal, stell dir vor, du baust irgendeinen Mist. Du hast doch diesen Mist gebaut, warum soll es Gott wieder richtig machen? Gut, das ist eine religiöse Debatte, auf die ich mich nicht einlassen möchte, weil ich da ganz anderer Auffassung bin, aufgrund meiner christlichen Vergangenheit. Nee, dafür habe ich Verständnis. Also, nee, ich meine jetzt nur für Leute, die das nicht akzeptieren. Ja, ja. Aber jetzt ist der Krieg quasi ausgebrochen gestern. Ja, wie siehst du das denn? Wie stehst du dazu? Findest du es richtig, was die Amerikaner, was die Alliierten jetzt machen? Also den Anfang haben ja jetzt die Taliban gemacht. Ja, sie haben den Anfang gemacht, ja. Ja, und Amerika hat ihr ein Angebot gemacht, dass sie halt diesen Bin Laden geben sollen, hergeben sollen. Mhm. Und die haben das nicht gemacht. Mhm. Und Amerika muss sich irgendwie wehren. Mhm. Und wehren darf man sich doch, oder? Absolut. Ich kann dir sagen, ich habe heute wirklich den Zorn gehabt. Also ich war heute Nachmittag in Köln und sah so eine, ich weiß nicht, wie viele das waren, von sogenannten Friedensdemonstranten, die über die Straße liefen. Ich glaube, in Berlin war das auch so. Diese Leute sind am 11. nicht auf die Straße gegangen und haben demonstriert, nachdem die Flugzeuge in das World Trade Center reingerast sind. Diese Leute sind auch nicht auf die Straße gegangen, als die Russen in Afghanistan waren. Nee. Ich finde das sehr, sehr, also mich ärgert das äußerst. Und ich glaube, wenn diese Leute erstmal kapieren würden, wie ernsthaft vielleicht wir alle auch betroffen sind von der Bedrohung, würden sie anders reagieren. Aber es geht immer nur gegen die bösen Amerikaner und immer gegen Amerika. Sie laufen mit ihren roten Fahnen darum, als wäre das eine tolle historische Leistung, mit einer roten Fahne rumzulaufen. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich meine, große Sprüche kann ja jeder ziehen, ne? Aber dieser ganze Anschlag, also das Ganze hat sehr viel muslimische Leute mitgenommen, weil es ist unsere Religion, also zumindest die Leute, die daran glauben, und das so in den Dreck zu ziehen, das ist vor allen Dingen das in Afghanistan, wie das da richtig abgelaufen ist, das habe ich erst jetzt richtig mitgekriegt. Mhm. Ich wusste überhaupt gar nicht, dass es schlimm ist, aber dass das so schlimm ist mit den Frauen. Ich wusste es, weil ich eine sehr gute Freundin habe, die auch in dieser Sendung aufgetreten ist am Tag des Anschlages, Siba Shakib. Sie war in New York am 11. Und sie ist Journalistin und Autorin. Und sie war einige Male in Afghanistan und ist illegal eingereist und hat journalistische Berichte für Tagesthemen, für Weltspiegel, ARD und so etwas gemacht. Mhm. Und sie hat mir das erzählt, wie es dazugeht. Und das ist nicht mal mehr Mittelalter. Selbst im Mittelalter sind die Frauen nicht so behandelt worden wie die Frauen und die Menschen da behandelt werden. Also, ich glaube, wir beide sind uns völlig einig, Gül. Auf jeden Fall. Ja. Also, es ist total schlimm. Ich wollte nur damit sagen, ich habe jetzt auch viel gehört, dass Leute in die Stadtbibliothek gegangen sind und sich halt den Koran durchgelesen haben. Macht das bitte. Mhm. Also, es ist sehr wichtig, überhaupt für uns Moslems, denn was wir jetzt hier mitmachen, das ist für uns das Schlimmste. Denn wir haben den Glauben Moslem und das wird jetzt in den Dreck gezogen. Mhm. Glaub bitte nicht dran. Das wird nur ausgenutzt, auf jeden Fall. Ich glaube, dass die meisten Leute das nicht glauben. Und ich bin da optimistisch, dass nicht diese ganze Religion diskreditiert wird. Ich bin ganz sicher und optimistisch. Ja, das ist gut. Liebe Gül, alles Gute. Alles klar, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ich freue mich, dass es euch gibt. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, unsere Telefonnummer, kostenfrei, und unsere Faxnummer 0800 5678 110. 17 Jahre. Blonde Haare? Nein, ein Mann, aber Marcel, grüß dich. Hallo. Hallo Marcel. Um was geht's? Ja, es geht um Alkohol. Um Alkohol? Ja. Bei dir? Ja. Du machst mal bitte erst einen Fernseher oder das Radio ganz leise. Ja, habe ich gerade gemacht. Ja. Trinkst du viel Alkohol? Ja, kann man schon sagen, doch. Wie viel? Also ich würde sagen, es gibt immer so Unterschiede, also entweder Bier, Wodka oder irgendwas halt. Also doch, ich trinke schon meine 10 Bier, trinke ich bestimmt am Tag. 10 Bier? Also ja, wenn nicht noch mehr. Mhm. Und dazu dann auch noch scharfe Sachen, Wodka oder? Ja, zum größten Teil schon, ja. Also Kombination, Bier und Spirituosen, also harte Sachen. Ja, wenn ich es bekomme, ich bin ja, wie gesagt, erst 17 und es ist halt nicht immer so einfach, das zu bekommen. Wann trinkst du das? Nur abends oder auf den Tag verteilt? Also es geht eigentlich immer am Nachmittag, schätze ich mal. Das ist doch am Nachmittag, ja. Was machst du? Bist du noch Schüler? Nee, ich bin nicht mehr Schüler. Ich bin jetzt schon seit anderthalb Jahren raus aus der Schule und habe meinen Hauptschulabschluss gemacht. Und seitdem sitze ich eigentlich schon nur zu Hause. Warum? Ich weiß nicht, also... Hast du keine Lust, was zu lernen oder irgendwie... Nee. Eigentlich überhaupt nicht. Du hängst den ganzen Tag zu Hause rum? Ja. Wohnst du bei den Eltern, ne? Mhm. Und wie finanziert? Deine Eltern finanzieren dich. Ja, sie wissen ja nichts davon, dass ich da mir eigentlich nur Alkohol davon kaufe. Also ich bekomme mein Kindergeld. Ja, wie viel ist das im Monat? Das sind 270 Mark. Und die versäufst du quasi? Ja, und dann bekomme ich nochmal 100 Mark zusätzlich, ja. Und die zum größten Teil versorge ich die eigentlich. Aber Essen kriegst du von deinen Eltern? Ja, klar. Deiner Mutter, und Wohnen brauchst du sonst zahlen? Und Klamotten? Wie hast du? Also Klamotten sollte ich mir eigentlich auch zum größten Teil davon kaufen, aber meistens gibt meine Mutter auch noch was dazu. Wie lange läuft das jetzt schon so mit dem Alkohol? Na, seit circa anderthalb Jahren, also seitdem ich von der Schule raus bin. Hattest du denn damals, du hast ja immerhin einen Hauptschulabschluss. Mhm. Ne, hast ja. War denn damals nicht so die Überlegung, ich versuche eine Lehre zu machen, bewerbe mich irgendwo? Ja, eigentlich, damals hatte ich die noch, aber ich weiß nicht. Hast du dich damals beworben? Überhaupt nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Aber haben deine Eltern dir nicht auch ein bisschen da Feuer unterm Hintern gemacht? Doch, total. Aber ich habe immer gesagt, ja, mach ich noch und ja, das kam halt nicht dazu. Bist du Einzelkind? Ja. Was hättest du denn damals gerne machen wollen, wenn es sich denn irgendwie ergeben hätte? Mit dem Hauptschulabschluss, ich weiß nicht, mit dem Hauptschulabschluss wollte ich eigentlich gar nichts machen, weil... Ach, du wolltest auch keine Lehre machen? Ja, es gab halt nicht das, was ich halt gerne machen wollte. Was wäre es denn gewesen? Ja, ich hätte halt gerne Einzelhandelskaufmann gemacht oder so. Kann man das nicht mit Hauptschulabschluss? Ja, doch, eigentlich schon, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich weiß nicht, das... So, und dann hast du angefangen zu trinken. Mhm. Wie geht denn das denn so? Wie endet der Tag dann so? Bist du abends immer ziemlich dicht, oder? Meistens schon, ja. Wobei du jetzt im Moment nicht dicht bist, ne? Oder? Du klingst noch recht... Nee, noch nicht, ne. Also, es fängt am Nachmittag an und zieht sich dann so in den Abend Das kriegt doch deine Mutter mit, ne? Schon hier. Ja, das ist es ja. Also meine Mutter und mein Vater, die sind eigentlich beruflich sehr viel unterwegs. Mhm. Und dann sind sie auch oft in anderen Städten. Ach so. Und dann bin ich auch oft bin ich oft allein. Und am Wochenende so fällt das auch dann nicht großartig auf? Am Wochenende, nee, würde ich nicht sagen. Sind die wohlhabend, deine Eltern? Ja, also... Also beide verdienen Geld? Ja. Beide verdienen gut oder normal? Ja. Bist du abhängig? Bist du Alkoholiker? Ich weiß es nicht. Hast du es mal getestet, ob du mal so eine Woche ohne Alkohol auskommen kannst? Ja, aber, also ich würde sagen, eine Woche komme ich nicht aus. Da kommt schon dieses Kribbeln wieder, dass ich da unbedingt dann etwas brauche. Ich stelle mir dieses Leben fürchterlich trostlos vor, Marcel, was du hast. Du hängst den ganzen Tag ab. Hängst wahrscheinlich vor der Glotze oder vom Computer. Hast du Freunde? Also nicht direkt. Also ich habe schon Freunde, aber mit denen habe ich dann halt nicht jeden Tag etwas zu tun. Also. Also das heißt Freunde. Also das sind nur Bekannte. Eigentlich bist du ganz alleine. Ja. Eigentlich bist du ein armes Würstchen ganz alleine zu Hause mit Bier und Schnaps. So sieht's aus. Ne? Eigentlich krass gesagt, ja. Freundin auch nicht. Nee. Läuft nichts. Hatte ich jetzt vor kurzem wieder, aber die hat das auch mitbekommen, wie ich drauf bin, was ich mache und ja. Gehst du denn überhaupt noch so raus am Wochenende, so samstags, irgendwo in die Disco oder in die Kneipe oder irgendwo? Eigentlich überhaupt nicht. Auch nicht. Mann, wie soll denn das weitergehen? Willst du dich tot saufen? Willst du eigentlich 20 Jahre alt werden? Ich weiß es nicht. Ich will es natürlich schon, aber... Hast du nicht auch einfach den Wunsch, mal auch auf eigenen Beinen zu stehen, vielleicht mal einen Beruf auszuüben, vielleicht sogar später mal eine Familie zu haben oder ich weiß nicht, was für Träume du hast, oder ein Auto zu kaufen oder was man so für Wünsche hat? Gar nichts? Ja, den Wunsch habe ich schon, aber... Jetzt ist es irgendwie so, dass ich halt einfach, ich weiß nicht, das ist, ich sitze einfach hier und denke mir einfach, ja, so ist es halt, ja. Es läuft halt irgendwie so, ne? Ja. Ich glaube, hier müsste man so richtig, wirklich, dich so richtig in den Arsch treten, Marcel. Zum Beispiel, indem man dir sofort den Geldhahn abdreht. Dir geht's viel zu gut. Dass du sitzt da wie die Made im Speck bei euch zu Hause, kriegst dein Kindergeld. Deine Eltern lassen dich in Ruhe, du sollst dir die Huckel zu, du kümmerst dich um gar nichts, um dein eigenes Leben. Und du bist schuld an allem. Und nur wenn du musst jetzt irgendetwas unternehmen, damit dein Leben eine neue Bahn kriegt. Sonst versackst du immer mehr und wirst vielleicht noch mehr, ist es schon schlimm genug, wenn du vielleicht schon Alkoholiker bist in deinem Alter, ich weiß es nicht. Da muss jetzt ganz schnell was passieren, Marcel. Und das Passieren bedeutet, dass du erstmal jetzt deinen Eltern mal reinen Tisch machst, einen Wein einschenkst und sagst, was du alles machst. Dann würde ich an deiner Stelle zum Arzt gehen, mir untersuchen lassen. Ja, aber ich traue mich nicht, meinen Eltern irgendwas zu sagen jetzt. Warum nicht? Was ich mache, ich weiß nicht, dass ich dann... Das ist einfach... Wenn sie das wüssten, ich weiß nicht, wie sie darauf reagieren würden. Das ist eigentlich fast egal, wie die... Ich hoffe nur, dass sie hart darauf reagieren und dass sie nicht noch mehr Nachsicht mit dir walten lassen. Offensichtlich sind sie schon sehr, sehr lasch mit dir. Dass sie das so zu... Es ist ja verrückt, dass sie es zulassen, dass ihr 17-jähriger Junge nichts Anständiges lernt. Das ist schon scheiße eigentlich. Ja, da sind sie aber nicht so dran schuld daran eigentlich. Nein, aber sie könnten schon mehr Druck auf dich ausüben. Das tun sie auch schon, offensichtlich nicht. Ne? Was ist denn eigentlich eine Bundeswehr? Kommt auch bald auf dich zu, ne? Ja. Wäre ja auch nicht schlecht, ne? Also ganz raus aus dem Ganzen? Vielleicht nicht, ja. Dann wäre ich wenigstens unter Menschen. So, jetzt habe ich deute jetzt auch den Anruf bei mir, dass dir schon das Wasser ein bisschen zum Hals steht. Sonst hättest du ja nicht angerufen. Mhm. Stimmt das? Ja. So, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, du musst jetzt was unternehmen, Marcel. Du musst etwas unternehmen, sonst gehst du vor die Hunde. Du wirst zu einem richtigen Alkoholiker und du wirst immer antriebsschwächer und wenn du in ein paar Jahren noch so abhängst, wird es noch viel schwieriger für dich irgendwie alles auf die Reihe zu kriegen. Du bist erst 17 Jahre alt, die Chance ist noch da, das Ruder rumzureißen und jetzt nach all dem Mist, den du gebaut hast, was Ordentliches aufzubauen. Aber da musst du auch jetzt was tun. Das ist doch kein schönes Leben, was du da führst. Oder findest du das schön? Nee, eigentlich nicht. Das ist doch ein mieses Leben eigentlich. Ja, mir ist halt, ich weiß auch nicht, es ist einfach total scheiße, was ich eigentlich mache. Deswegen rufe ich auch an, um Rat zu fragen. Ja. Was wäre denn eigentlich so dein Lebenstraum, wenn du jetzt diese ganzen Schwierigkeiten mal so zur Seite schiebst? Wenn ich dir einen Wunsch erfüllen könnte, was wäre das? Oh Gott, ich würde gerne in der Medienbranche arbeiten. Siehst du. Aber das kann man mit diesem Schulabschluss halt nicht, das ist es ja. Nein, aber man kann aber schon mal anfangen, was anderes zu arbeiten und vielleicht sich nachqualifizieren, vielleicht irgendwann den Realschulabschluss machen, vielleicht sogar irgendwann Abitur. Du bist ja noch jung, du kannst es ja alles noch. Ja, klar. Aber da muss man sich eben auf den Arsch setzen, Mensch. Mhm. Nur das geht. Ja. Und das Allerwichtigste ist jetzt der Alkoholismus, wenn du Alkoholiker bist, das muss in den Griff gekriegt. Das musst du in den Griff bekommen. Und es geht jetzt nur, indem du klar und offen bist deinen Eltern gegenüber und geh zum Arzt. Ich möchte auch, dass du gleich mit einer Psychologin nochmal redest, dass die dir auch nochmal einen Tipp gibt, wie man das so erkennt. Ich weiß nicht genau, wie man erkennt, ab wann man Alkoholiker ist, ab wann man nicht Alkoholiker ist. Aber du könntest ja ab sofort schon mal versuchen, den Alkohol abzusetzen, ab morgen. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist, weil... Aber dann siehst du es ja, wie dreckig es dir vielleicht geht. Ja, das habe ich ja vorher schon mal gesehen. Je dreckiger es dir geht, desto mehr sind die Anzeichen, dass du wirklich abhängig bist. Mhm. Und dann musst du vielleicht sogar zu einem Entzug gehen oder weiß ich was. Mhm. Na gut. Mein Lieber, Marcel, du legst gleich bitte auf. Ja. Und die Anna ruft dich zurück. Okay. Und hoffen wir, dass es klappt. Okay, danke. Alles Gute. Okay, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt sind wir fast am Ende der Sendung gleich. In der Technik war die Annette Bastian und ich sage euch nochmal unser Thema morgen. Unser Thema heißt Mamasöhnchen. Und das ist ein großes Thema. Ich möchte wirklich mit ganz vielen Leuten reden. Ich möchte einmal mit den Männern reden, die von sich aus sagen, bekennend, ich bin ein Mamasöhnchen. Und ich möchte mit den Männern reden, die sagen, meine Mama ist die wichtigste auf der Welt. Und ich sehe gar keinen Grund, mich von meiner Mama zu lösen, auch wenn ich schon 45 Jahre alt bin. Da möchte ich mit den Müttern reden, die meinen, ein Mamasöhnchen zu haben, oder mit den Müttern, die sagen, mein Junge ist mir der Wichtigste und ich muss den weiter betreuen, obwohl er schon 50 Jahre alt ist. Und ich möchte mit euch Frauen reden, die ihr mit Männern zusammen seid, die eigentlich Mamasocken, Mamasöhnchen sind. Ihr erreicht uns wie immer ab 0 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 0800 5678 111 und wir sind, ich hoffe, pünktlich da morgen im Radio und im WDR Fernsehen und im Radio bei uns live um 1 Uhr. Ich wünsche euch eine gute, schöne Nacht und sage ciao und bye bye.